Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Drittes Abenteuer. Das ist nicht die Wahrheit, das ist Sand. Episode 8. Die Katakomben. Wie viel Zeit liegt eigentlich zwischen den drei Abenteuern? Nur eine Handvoll Tage. Und weiß diese NRO, dass unser Tommy hier mal Teil der Todesschwadron war? Oder vielleicht ja noch ist? Kann ja sein. Wäre interessant zu erfahren, was die für einen Einfluss an Bord haben. Oder ob er der Einzige von denen ist. Wie eine vom Rest ihrer Kolonie getrennte Ameise. Ihr könnt nicht wissen, ob sie es weiß, weil ihr sie nicht danach fragen könnt. Dieser Mann ist euch schließlich ein Unbekannter. Ihr trefft ihn gerade zum ersten Mal, auch wenn ein schwer zu fassendes Gefühl der Vertrautheit im Raum steht. Ein »Kennen wir uns irgendwoher?« Alles andere ist vergessen. Aber wie soll ich das denn trennen? Das ist doch genauso beknackt, wie wenn du als Game Master einen Char hättest und die ganze Zeit so tun müsstest, als wüsstest du nicht, worauf alles hinausläuft. De Coyle hat seine Kurzabenteuer ganz bewusst so konzipiert. Emmanuel schreibt er diesbezüglich, dass er beim Spielen mehrerer Abenteuer dieses unwirkliche Gefühl auslösen möchte, Zusammenhänge der fiktionalen Welt erkennen, sie jedoch nie ganz greifen zu können. Meine Aufgabe ist es, euch zu ermöglichen, auf diesem feinen Grat zu wandern. Dafür braucht es natürlich ein gewisses Gespür, dafür, wann Spielerinnen ihr metafiktionales Wissen missbrauchen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und wann sie der Logik der Spielwelt folgen. Erkennst du mich nicht, Tom? Von mir aus, was ist der Plan? Wir brechen auf in den Keller, finden das Störsignal oder die Antriebe und sind zum Abendessen wieder zu Hause. Ich bräuchte mal eine Karte oder einen Querschnitt vom Gebäude, um mir das alles vorzustellen. Moment. Hier. Oha! Das sind Kopien der originalen Grundrisse des gesamten Komplexes. Von den Bauzeichnungen aus den 70ern. Boah, was ist das denn für ein gestörtes Pen and Paper? Wer macht sich so eine Arbeit? Die Zeichnungen helfen uns aber nur bedingt. Denn das, was dort steht, stimmt nicht immer mit dem überein, was wir vorfinden werden. Erst gestern war ich kurz unten im zweiten Untergeschoss, um zu schauen, wo wir heute einsteigen können. Da stieß ich auf einen Flur, den es laut Grundriss nicht gibt. Und als ich zurückkehrte, verlief er anders als zuvor. Ah, deshalb das Seil. NRO nickt. Wir klinken uns mit Karabinern ein. Zusätzlich setzen wir regelmäßig Markierungen, auch wenn die noch niemandem geholfen haben, zurückzufinden. Aktuell befinden wir uns hier, im zweiten Stock des Unterbaus. Die Katakomben beginnen ab UG1, also im Grunde alles, was vorher unter der Erde war. UG1 ist noch recht unproblematisch. Warum? Ist größtenteils Parkhaus, wurde also vorher regelmäßig von Bewohnern betreten, wenn auch nicht unbedingt gerne. Ich habe selbst immer mein Auto da unten abgestellt. Lange hält man es da aber nicht aus. Irgendwann fängt man an, Schatten zwischen den Autos zu sehen. Trotzdem, UG1 eigentlich kein Problem. UG2, da war ich, wie gesagt, gestern kurz. Auch vergleichsweise sicher, weil dort viele infrastrukturelle Anlagen des Komplexes sind. Heizung, Klima, Stromverteiler. Da mussten ab und zu die Hausmeister runter. Trotzdem wird es hier schon merklich schwieriger voranzukommen. Man beginnt Dinge im peripheren Sichtfeld zu sehen, die nicht weggehen, egal wie sehr man sich dreht. Ich dachte, ich war höchstens 5 Minuten da. Dabei waren es fast 2 Stunden. Wie viele Untergeschosse gibt es? 7. Ab UG3 geht die Scheiße richtig los. Gibt's Aufzeichnungen darüber, wie weit Leute mal vorgedrungen sind? Kaum verlässlicher. Ich habe noch von niemandem gehört, der bis UG4 und tiefer kam und zurückkehrte. Will jemand eine essbare Uhr? Warum brechen wir dann überhaupt auf, wenn wir da unten eh nur verloren gehen oder wahnsinnig werden? Dasselbe droht uns doch, wenn wir hier bleiben. Oder nicht? Gut. Thema Ausrüstung. Keller heißt keine Fenster. Und kein Strom heißt komplette Dunkelheit. Immer. Patricia hat uns aber netterweise diese LED-Stirnlampen und Taschenlampen besorgt. Ich rechne allerdings damit, dass sie spätestens ab UG4 zu schwach sein werden. Hey. Zu schwach für was? Es ist eine andere Dunkelheit. Sie ist dicker, dichter. Fast flüssig. Das Licht dringt irgendwann nicht mehr durch sie hindurch. Verschwindet direkt vor einem, bis man nur noch die eigenen Hände sieht. Kann man mit diesem Messgerät, also kann man damit abschätzen, wie weit unten die Quelle des Störsignals ist? Rioch. Wir können die vertikale und horizontale Distanz abschätzen, wenn wir uns entsprechend bewegen. Ob die Geräte da unten funktionieren, ist ein anderes Thema. Wir wissen ja, dass sich Dinge, selbst Radiowellen, dort sehr anders verhalten. Wenn wir wüssten, es muss zwischen UG5 und UG6 liegen, dann könnten wir natürlich das Treppenhaus straight runterlaufen. Da wir das aber nicht einschätzen können, bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als in jedem Geschoss rumzulaufen, um zu sehen, wie das Messgerät ausschlägt. Wir gehen also immer ein Stockwerk runter, erkunden, und wenn wir nichts finden, gehen wir zum nächsten. Ganz genau. Wir nehmen 3 von diesen Dingern mit, für den Fall, dass wir uns verlieren. Je lauter es rauscht, umso näher seid ihr der Quelle. Ist ziemlich selbsterklärend. Sie reicht dir, Javier, ein Messgerät. Heißt das, dass einem in den Treppenhäusern, die ja die Stockwerke verbinden, dass einem dann nichts passieren kann? Meiner Erfahrung nach sind sie sicherer, ja. Aber ihr werdet gleich feststellen, wie sich auch dort eure Wahrnehmung verändern wird. Sheesh. Ach, und ein kleines Problem haben wir noch. Und zwar... Oh, okay. Zumindest du hast eine Knarre, wie ich sehe. Ich habe gestern leider nur eine weitere Waffe auftreiben können. Niemand gibt die gerade gerne aus der Hand, wie ihr euch vorstellen könnt. Deshalb wird eine von euch beiden ohne auskommen müssen. Passt schon. Ihr könnt meine Pistole haben. Hat er eine über oder was geht ab? Nimm sie ruhig. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten als Ringer. Mir reicht mein großes Messer. Tom reicht dir, Juanita, seine Glock sowie den passenden Brusthalfter und 3 Magazine. Wow, Lebenswandel bei Tom? Du hast es selbst gesagt. Die Ameise getrennt von ihrer Kolonie. Mhm. Wer von uns spielt nicht in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Rollen? Ich nehme die Waffe, so ist es nicht. Eine Sache noch, bevor wir runtergehen. Es hilft einem, die Ruhe zu bewahren und bei Verstand zu bleiben, wenn man sich unterhält. Okidoki. Ihr schnappt euch die Ausrüstung und geht zu einem nahegelegenen Treppenhaus. Es wirkt verwaist. Absperrbänder und Schriften an den Wänden warnen davor, hinabzugehen. Ab wo erwarten wir Miami Punk? Wahrscheinlich früher, als wir denken. Gemäßigte Teile haben sich vermutlich weiter oben eingenistet als die Radikalen, von denen wir nicht wissen, ob sie den Keller überhaupt verlassen. Aber ehrlich gesagt sind Menschen vermutlich unser geringstes Problem. Ihr geht die Treppe runter. NRO voran. Dahinter ihr, dann Tom, dann Rioch. In den Ecken des Treppenhauses liegt undefinierbares Zeug, überdeckt von schwarzem Staub. Es riecht nach Taubenkot und Benzin. Ihr hört Geräusche, die ihr nicht zuordnen könnt. Auffälliges? An den Wänden verlaufen Linien in unterschiedlichen Farben. Mit jeder Stufe nach unten fällt es dir jedoch schwerer, die Linien voneinander zu unterscheiden. Dir wird schwindelig. Nach einer Weile monotonen Treppenabsteigens bleibt NRO stehen. So, hier ist UG1. Zugang zum ehemaligen Parkhaus. Kann mir nicht vorstellen, dass wir hier fündig werden. Dasselbe gilt für UG2. Ich schlage deshalb vor, wir gehen erstmal runter bis UG3. Dann sehen wir weiter. Ihr geht noch ein Stockwerk tiefer. Spürbar langsamer vorankommend. Die Wände des Treppenhauses scheinen in Bewegung. Nicht die Wände selbst, sondern ihre Oberfläche. Wie Bildschirme, wie Flüssigkeiten hinter Glas. Hat jemand was gesagt? Hat mich jemand am Hinterkopf berührt? Schließlich erreicht ihr das 3. Untergeschoss. Auf dem Boden verläuft eine hellblaue Linie in einen leeren Raum, dessen Größe ihr nicht ausmachen könnt. Es scheint, als habe er kein Ende. Was sagt das Messgerät? Nur leicht verstärktes Signal. Am ehesten können wir die vertikale Position bestimmen, wenn wir einen runden Parameter ablaufen. Wollen wir nicht vielleicht ein paar unserer LED-Lampen beim Treppenhaus liegen lassen, um leichter zurückzufinden? NRO stimmt ihr zu. Aus ihrem Rucksack holt sie einen kleinen Akku-LED-Baustrahler und stellt ihn an den Treppenhauszugang. Dann wagt ihr euch tiefer hinein, in einen beklemmend riesigen Raum, der keine Wände und auch keine Decke zu haben scheint. Auf dem Boden entdeckt ihr weitere Linien. Wie ein geheimes Straßennetzwerk, wie die Blutbahnen in einem lebensunfähigen Tier. Noch tiefer im Raum beginnt ihr Stimmen zu hören, die aus größerer Entfernung näher zu kommen scheinen, aber nie ankommen. Das genügt. Wir sollten nicht noch weiter rein. Das Licht ist jetzt schon nur noch schwer zu erkennen. Zwei von uns sollten einmal im Kreis den Raum ablaufen. Je weiter der Kreis, umso besser. Der Rest bleibt hier stehen. Wenn wir die Seillänge konstant halten, können wir einen perfekten Kreis ziehen. Gut. Ich kann den Anfang machen. Ich gehe mit. Ist das jetzt eigentlich ein Singleplayer-Game geworden? Rioch und Tom klippen sich an ein zweites Seil, das Anna O. um ihren Bauch bindet. Rioch und Anna O. geben sich einen Kuss. Dann seht ihr zu, wie Rioch und Tom noch tiefer in den Raum hineinlaufen, wie sie in der Dunkelheit verschwinden. Ihr Seil sieht aus, als würde es im Nichts schweben. Ihr wartet. Hier und da beginnen Augen um euch herum aufzuleuchten. Sie schließen langsam und einladend ihre Lider. Nicht hinschauen, nicht anleuchten. Ihr könnt euren Körper hören, wie Blut unter den Schläfen vorbeizieht. Die Stille wird jäh gebrochen durch Riochs Stimme aus der Ferne. Sie klingt wie eine Nachricht, die schon tagelang unterwegs ist. Noch immer keine Wand! Seid ihr doch da! Ja! Ruft Anna O. und zieht ein paar Mal kurz am Seil. Kurz darauf beginnt das Seil NAO langsam um eure eigene Achse zu drehen. Und was macht ihr so? Ah, sich unterhalten. In welchem Wohnturm wohnst du? Ich wohne nicht in Rowdy Yates. Ich war nur gerade im Kongress, als er abhob. Eigentlich wohne ich im Montmartre, einem leerstehenden Hotel in Miami Beach. Kein Strom, aber einen schönen Blick auf die Wüste und ihren psychedelischen Sonnenuntergang. Wird man beim Kongress eigentlich bezahlt? Alles Ehrenamt. Mein Geld habe ich mit Pizza-Ausfahren für José Pepperoni verdient. Pizza, Pizza, Pizza ist da. Wir hoffen, Sie sind wie immer Monster zufrieden mit unseren warmen Lebensmitteln. Weißt du etwas über Tom und seinen Verein? Zufälligerweise habe ich mal Pizzen an die ausgeliefert in Alapata. Haben ihr Vereinshaus direkt neben der Schwester eines guten Bekannten von mir. Die Violetten Tiger? Woher kennst du die Violetten Tiger? Hätte ich mir niemals gemerkt. Wir hatten mal einen Alligator in unserem Büro und da kam die vorbei. Ist schon eine Weile her. Gibt's die noch? Naja, kurz vor Abflug habe ich gehört, dass sie Opfer eines... Plötzlich bleibt Anna O. stehen. Das Seil bewegt sich nicht mehr. Alles okay bei euch? Keine Antwort. Das ist interessant. Das heißt, wir bewegen uns in einem konsistenten Universum. Wenn auch nicht notwendigerweise in einem kumulativen. Denn dass die violetten Tiger tot sind, heißt ja nicht unbedingt, dass Lars oder eine andere Version von Lars es war. Tom hätte ja wahrscheinlich so oder so diese Elsa, oder wie sie auch hieß, ausschalten wollen. Rio? Alles gut. Kein besonders starkes Signal auf diesem Stockwerk. Wir kommen gleich zurück. Eine Sekunde. Ich dachte nur eben für einen Moment, ich hätte... Das Seil fällt auf den Boden. Es ist nicht mehr straff gespannt. Rio? Rio? Anna O. Anna O. greift nach ihrer Pistole und feuert ein paar Warnschüsse in die Luft. Sofort nähern sich euch die Augen, schweben bald direkt vor euren Gesichtern. Nicht hinschauen. Smalltalk. Schönes Wetter, oder? Ach komm, ich hol die. Wen? Na, die beiden Dullis. Ich lauf das Seil lang, bis ich sie finde. Denn eigentlich bin ich doch tief in meinem Echsenherzen ein guter Mensch. Du bindest dich vom Hauptseil los, klippst dich ans Seil von Rioch und Tom und läufst los. Schon nach wenigen Metern siehst du nichts mehr außer dem Seil, das hinter dir und vor dir im Nichts verschwindet. Du läufst und läufst und läufst und irgendwann hast du plötzlich das Seilende in deiner Hand. Es wurde offensichtlich abgerissen, ist völlig zerfasert. Auf dem Boden liegt das Messgerät. Es rauscht ganz leise. Suchst du weiter nach den beiden oder kehrst du um? Weiter, immer weiter, immer weiter. Weiter natürlich. Du gehst tiefer hinein in den Raum. Noch immer stößt du auf keine Wände. Du konzentrierst dich darauf, gerade zu laufen. Ganz sicher bist du dir aber nie. Ein abartiger, vertrauter Ammoniakgestank steigt dir in die Nase. Er erinnert dich an deine Kindheit, an das Spielen in Feldern nahe des Forstwalds. Dann siehst du in der Dunkelheit die Konturen eines riesigen Schornsteins, hunderte Meter hoch. Würfel. 17. Juanita und Javier. Ja. Ihr seht, wie sich das Seil von Javier bewegt, auf und ab. Mal hängt es durch, dann ist es wieder straff. Nach langem Warten seht ihr ein Licht, das sich euch nähert. Eine Figur kommt aus dem Schatten zurück. Es ist Tom. Hä? Wo sind die anderen beiden? Dieser Raum scheint kein Ende zu haben. Rioch meinte, er hat etwas gesehen. Einen Transporthubschrauber und Menschen. Er hat einen Namen gesagt. Dann hat er sich losgebunden und ist alleine los. Ich bin beim Seil geblieben und habe gewartet. Irgendwann dachte ich, ich höre euch nach uns rufen. Dann die Schüsse. Es war, als hätte man mich aufgeweckt. Ich habe nach Rioch gerufen, aber keine Spur. Nirgends. Wie lange war ich weg? Und Lars? Hey, ist er nicht bei euch? Nee, Mann. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit am Seil festgebunden. Tom zeigt euch das intakte Seil. Für einen Moment dachte ich, ich hätte das Treppenhaus wiedergefunden. Da war so ein Licht. Vielleicht ist er dahin. Vielleicht hat er sich abgebunden. Mal abgesehen davon, dass ich Tom nicht über den Weg traue, würde ich sagen, dass wir ins nächste Stockwerk sollten. Denn wenn wir jedes Mal 2 Leute pro UG verlieren, kommen wir nie bis ganz runter. Ja, dann sucht halt nach mir. Anna O. überlegt, nickt schließlich. Ihr wickelt das Seil auf und lauft Richtung Treppenhaus. Ihr kommt nur langsam voran. Der Betonboden ist weich, als würdet ihr durch Sumpfgebiet waten. Ihr fühlt euch verfolgt. Würfelt. Für was? Würfelt einfach. Okay. 9. 12. Ihr erreicht das Treppenhaus und steht zusammen im Licht des Baustrahlers, den ihr zurückgelassen habt. Er ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt, sein Akku fast leer. Anna O. blickt in den Raum hinein, aus dem ihr gerade zurückgekehrt seid. Ihr Gesicht ist stoisch. Er hatte ein Foto vom Transporthubschrauber seiner Pioniereinheit im Wohnzimmer hängen. Erst jetzt fällt euch auf, dass ihre Augen tränen. Wir gehen weiter. Wo gehst du hin? Aufs Klo? Gut. Ihr folgt den Stufen nach unten. Euer Licht wird schwächer, eure Wahrnehmung zugleich trüber und schärfer. Schließlich erreicht ihr den nächsten Ausgang. Hier beginnt das 4. Untergeschoss. Anna O. ermahnt euch, dicht beieinander zu bleiben und immer alles zu besprechen. Alles, was ihr seht, was ihr denkt, sprecht es aus. Das Treppenhaus mündet hier in einem langen Flur mit zahlreichen Türen. Die farbigen Linien am Boden setzen sich auch hier fort. Wieder lasst ihr eine Lampe zurück. Zögerlich schreitet ihr einen Gang voller Türen hinab, immer wieder hinter euch blickend, ob ihr noch zurückfinden würdet, stehen bleibend, wann immer ihr etwas zu hören meint. Nach zahlreichen Abzweigungen verliert ihr langsam die Orientierung. Anna O. hält ihr Messgerät in der Hand. Ich glaube, hier ist nichts. Wir sollten zurück. Wollen wir nicht mal eine von den Türen aufmachen? Aber schnell! Hinter der ersten, die sich öffnen lässt, findet ihr eine Art Lager, in dem sich riesige Mengen an Baumaterialien auftürmen. Holzbretter, Stahlgestänge, Planen, Gasflaschen und mehr. Vielleicht haben die damit die Maschinen gebaut. Also die Antriebe oder was auch immer. Wirklich? Wir sollten ins nächste Stockwerk gehen, bevor wir nicht mehr aus eigener Kraft zurückfinden. Eine Tür noch, Tommy Boy. Komm schon. Hinter der nächsten Tür ist ein kleiner, gemütlicher Raum mit Haken zum Aufhängen von Klamotten. Am Ende des Raums steht ein Kühlschrank, offen und leer. An seiner Rückwand hängt ein rotes Tuch. Wir gucken nur ganz kurz dahinter, dann gehen wir weiter. Du ziehst den Stoff beiseite und gelangst in einen zweiten Raum. Yeah. Glühbirnen hängen von der Decke. Sie sind angeschaltet, strahlen warmes Licht aus. An einer Wand sind Karten Miamis gepinnt. In den Regalen findet ihr Bücher, Seile, Taschenlampen, Kletterausrüstung, Dosenproviant, Verbandszeug, Rucksäcke sowie Zelte. Was sind das für Bücher? Vor allem Überlebensratgeber, Wanderführer und verschiedene Ausgaben des Reisejournals von Levin Kops. Hm. Außerdem Bücher von Irving Goffman sowie Aktenordner voller ausgedruckter Transkripte von Kongressvorträgen. Checkst du, was das ist? Zeitverschwendung? Nee, Mann. Hier wurden die Pilgerinnen geschult, bevor man sie in die Wüste zum Sterben geschickt hat. Ah, okay. Irgendwelche Spuren, die auf meine Novak-Theorie hinweisen? Nichts. Dann hat der Pilger aus dem anderen Abenteuer vielleicht doch die Wahrheit gesagt. Hört ihr das auch? Wir sollten auf jeden Fall die Lampen, die noch funktionieren, mitnehmen. Da ruft jemand. Ich pack sie mal ein. Los jetzt, dafür sind wir nicht hier. Ja, ja. Ihr geht zurück, dem Seil folgend. Wieder am Treppenhaus angelangt, spürt ihr, wie sehr diese Expedition bereits an euch zerrt. Ihr fühlt euch unfassbar müde. Eure Haut zieht es Richtung Boden. Ihr blutet aus der Nase. Da! Da ist es wieder! Da ruft jemand um Hilfe. Bestimmt. Das ist Trioch! Er ruft nach mir! Jetzt hört ihr es auch. Das bilden wir uns ein, oder? Er lebt noch. Wir müssen zurück. Ich versuche sie davon zu überzeugen, bei uns zu bleiben. Sie will unbedingt los. Würfel unter 2, um sie bei euch zu halten. Ja gut, dann halt nicht. Eure Versuche, NRO aufzuhalten, scheitern. Sie bindet sich von euch los und drückt euch ihr Messgerät in die Hand. Ich gehe hoch und hol Rioch. Ihr geht weiter in Zug G5. Wir treffen uns unten. Boah, my dear Mr. Singing Club. Niemand darf das Klo betreten. Das ist verfassungsfeindlich, was ich da drin angestellt habe. Boah, Alter, bitte. Cobra. Ey, Diego, ich habe gesehen, du hast ja einen Router hier rumstehen. Meinst du nicht, du hättest hier kein Internet? Und dass du deshalb so gerne in der Hütte wärst? Der ist kaputt. Ist vom Vorpächter. Dachte halt, weil er ziemlich neu aussieht und angeschlossen ist. Muss ich mal entsorgen. Also, was habe ich verpasst? Von wo hast du uns eigentlich die Einladungs-E-Mail geschickt? Mit dem Handy natürlich. Musst nur aus dem Wald rausfahren. WLAN gibt's beim Burger King an der Bundesstraße Richtung Celle. Hast du eine Ibo irgendwo rumliegen? Irgendwie geht's mir mies. Ach. Ich hol dir nachher eine. Folgendes hast du verpasst. NRO hat sich von der Gruppe losgelöst. Sie ist auf dem Weg nach oben, um Rioch zu suchen. Und mich hoffentlich auch. Javier, Juanita und Tom gehen derweil runter zum nächsten Untergeschoss. Javier, du gehst voran. Ihr betretet UG5 auf weichen Beinen, seht Dinge, die direkt wieder verschwinden. Hier wartet der ausgerottete Dschungel Miamis auf euch. Ein grünes Dickicht mit rankenden Schlingpflanzen. Der unwirkliche Mangrovenwald. Die Everglades. Die Mall of America. Ein tropischer Sturm. Walt Disney World, Florida. Schwarzer Schimmel in Kellern. Cape Canaveral und die NASA. Moskitos in einer schwülen Nacht ohne Schlaf. Daytona 500. Traurige Delfine im SeaWorld Orlando. Teller große Blätter. Hölzerne Triebe, Lianen und Gesang. Ein Schritt nach dem anderen. Was sagt das Messgerät? Ein kaum merklich stärkeres Rauschen. Sollen wir dann nicht gleich umdrehen und direkt weiter? Die Mangrovenbäume strecken ihre windenden Wurzeln ins Wasser. Du hast das Gefühl, deine Haare würden in deinem Körper hineinwachsen, tief unter die Haut, in deine Muskeln, in deine Blutbahnen, in deine Organe. Und dann hältst du, Javier, plötzlich etwas in der Hand. Das Seil. Es beginnt in deinen Händen, endet um deinen Hals. Du drehst dich um. Doch hinter dir ist niemand. Ich rufe nach den anderen. Du bist in einer Sporthalle. Der Sporthalle deiner Grundschule mit ihrem speckigen Holzboden und ihren abgenutzten Sportbänken. Um deine Füße bewegt sich etwas. Auf der anderen Seite der Halle stehen alle Kinder, die dich hassen. Es sind Alligatoren. Sie tragen Laborkittel. Hier versammeln sie sich. Von hier aus strömen sie in die Stadt als wiedergeborene Geister. Sie schauen dich an. Etwas bewegt sich an deinen Füßen. Jemand zeigt auf dich und lacht dich aus. Dann beginnen alle gleichzeitig auf dich zuzulaufen. Hab ich die Waffe bei mir? Nein, Juanita hat sie. Ehe du dich versiehst, wirft sich ein Tier auf dich, drückt dich zu Boden. Du bist unter Wasser. Es gibt einen lauten Knall. Ein weißer Beutel drückt sich gegen dein Gesicht. Du bekommst Panik. Du siehst deine Hände und spürst ein großes Gewicht auf deiner Brust. Du hörst, wie jemand schreit. Du versuchst dich zu wehren, kannst deine Arme und Beine aber nicht bewegen. Du bist eingeklemmt. Dein Brustkorb drückt, dein Kopf drückt, deine Knie tun weh. Du wunderst dich, dass das Radio noch läuft. Es regnet. Moment, ist das der Autobahnunfall mit meiner Mutter? Plötzlich aus dem Nichts kommend wirft sich Tom um den Hals des Alligators, reißt das Tier von dir runter, schleudert es zu Boden und schlägt ihm mit der bloßen Faust den Reptilienschädel zu Brei. Die anderen Alligatoren umzingeln ihn, stürzen sich sofort auf ihn. Rennt! Rennt weg! Ihr müsst die Quelle des Störsignals finden! Juanita ist auch da. Sie nimmt dich in den Arm. Das Licht deiner Stirnlampe erleuchtet sie. Statt Augen hat sie Löcher voller Backenzähne. Gemeinsam rennt ihr erschöpft zurück zum Treppenhaus, das euch mit seinen grün umrandeten Notausgangstüren in Empfang nimmt. Langsam sammelt sich wieder euer Sinn. Was habe ich gerade gesehen? Du hast gesehen, wie Javier begann, mit sich selbst zu sprechen. Du hast ihn gefragt, was er sieht, woran er gerade denkt. Aber er hat dir nicht geantwortet, sondern sich von euch abgebunden und ist eigenmächtig losgerannt. Tom und du seid sofort hinterher. Ihr durchquertet ein diesiges, graues Großraumbüro, in dessen Parzellen du dich selbst gesehen hast, vor dem Computer sitzend, alt und allein, als schwermütige Frau im Gespräch mit Arbeitskollegen. Ihre Lippen bewegten sich wie flatterndes Papier. Schließlich fandet ihr Javier wieder. Er lag auf dem Boden, überwältigt von einem Alligator mit großen Augen. Tom sprang Javier zu Hilfe. Hat sich also geopfert. Rest in peace, du wirst nie vergessen sein. Es fällt euch schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Es bleiben noch 2 Stockwerke, die ihr erkunden müsst. Ihr ahnt, dass ihr es körperlich und geistig nicht schafft, sowas noch 2-mal durchzumachen. Du willst uns also nahelegen, dass wir uns aufteilen sollen? Ich möchte euch nichts nahelegen. Es ist natürlich ganz allein eure Entscheidung, was ihr jetzt tut. Wir haben noch 2 Messgeräte. Ginge also theoretisch zu splitten. Ich glaube eh nicht, dass Diego es zulassen würde, dass wir nicht finden, was wir suchen sollen. Aber okay, meinetwegen. Wie meinst du das? Ich bin ein ganz normaler, neutraler Game Master. Ein ganz normaler, neutraler Satz. Mitten in der Nacht gesprochen. Okay, dann gehe ich ins 6. UG und du in die 7. Nimm du ruhig die Knarre von Tom und finde dieses verfickte Störsignal. Ich küsse deine Stirn, Bruder. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Miami Punk. The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. 3. Abenteuer. Das ist nicht die Wahrheit, das ist Sand. Episode 8. Die Katakomben. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hirdina. Beli Travier, Tana Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler. Anna O, Sandra Gerling. Rioch, Matthias Leer. Tom, Sebastian Schwab. Komposition Nikolai von Salwitz. Regie Iris Drögekamp. Sowie Felix Lehmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.